Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Conancasts. Heute haben wir durch das Forum das Thema Shiratori, Sato und Takagi erhalten oder zugelost bekommen. Die Benutzer haben dort abgestimmt und das Thema mit 17 Stimmen vor 15 Stimmen für Goshu Aoyama für das Thema des heutigen Conancasts gewählt. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Und neben mir ist noch dabei Christian. Tach. Und auch Manuel. Hi. Ja, nachdem letzte Woche nur ich als Stammsprecher hier mit dabei war, ist heute wieder ein bisschen mehr hier los und wir versuchen mal wieder eine normale Ausgabe hinzulegen, obwohl die letzte auch nicht ganz so schlecht war. Ja, wir haben heute das Thema Sato, Shiratori und Takagi und werden uns da mal die Verbindungen der drei Charaktere zueinander ein bisschen genauer angucken. Und da beginnen wir erst einmal mit der Charakterisierung der drei Charaktere. Ja, also ich fange da mal an mit Sato. Die tauchte das erste Mal in Band 19 auf und wurde dort auch, glaube ich, direkt mit Takagi in die Serie integriert. Das war Episode 140. Da war das ein Fußballspiel und da wurden die eben in die Serie integriert und als Untergebene mehr oder weniger von Kommissar Megure. Dabei ist Sato natürlich noch vor Takagi in der Rangliste, wie es scheint. Ja, und sie ist halt Inspektorin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ist dann auch ziemlich immer auf der Spur. Und was vielleicht noch sehr interessant ist, sie hat auch so ein bisschen Verbindung zu Conan und vermutet da auch ein bisschen mehr hinter als ein Grundschüler. Aber da ist, glaube ich, Takagi doch noch ein bisschen intensiver mit seinen Überlegungen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, insgesamt macht Sato eine sehr souveräne Rolle eigentlich als Inspektorin und ist auch immer sehr an ihrem Job interessiert und versucht halt, die Verbrecher zu fangen und so, wie man sich das als Polizistin eben so vorstellt als Aufgabe. Ja, sie hat halt eine Verbindung zu Takagi und Shiratori. Da werden wir später nochmal genauer darauf eingehen. Ja, da gibt es diverse Love-Stories im Polizeihauptquartier und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich sonst noch zu Sato sagen? Sie ist halt Kommissarin bei der Polizei und ja, dort ziemlich aufmerksam und ja. Ich denke mal, das war's dann auch soweit zu Sato. Also, ich mache die Charakterisierung von Takagi. Der taucht im Anime zum ersten Mal in einer Filler-Episode auf, nämlich Episode 68. Was eigentlich? Das erste Mal in einer Folge taucht er auf, die auch wirklich nach dem Manga geht, jedenfalls in Episode 108. Und ja, Takagi ist eben Inspektor bei der Polizei in Tokio, wie jeder hier weiß. Und er ist im selben Dezernat wie Sato und Megure und Shiratori, nämlich im ersten. Oder Mord. Ja, im Morddezernat von mir aus. Bei denen heißt das immer erstes und zweites Dezernat, was weiß ich. Ja, ist auch richtig. Die beschäftigen sich halt mit Mordfällen und sowas. Hat man ja auch in den ganzen Fällen immer gesehen. Naja, egal. Mach weiter. Ja, genau. Und und worauf wir ja heute auch eingehen, ist eben seine Liebe zu Miwako Sato, seiner Kollegin, und mit der er eigentlich oft Fälle zusammen bearbeitet. Sie arbeiten bei den Ermittlungen sehr oft zusammen. Und ja, er ist leidenschaftlicher Wrestling-Fan. Okay, das ist eigentlich nicht wichtig. Egal. Sein bester Freund ist eben Inspektor Chiba und er ist eigentlich ein recht guter Inspektor, kommt aber manchmal auch etwas tollpatschig rüber. aber das ist gar nicht so oft. Und er ist eigentlich der Polizist, der sich am besten mit Con versteht und dem Con eigentlich am meisten vertraut. Und er arbeitet eben auch oft mit Con und den Detective Boys zusammen. Und ja. Das kommt bestimmt auch, weil er selber nicht so ganz helle ist, würde ich einfach mal vermuten. Meine Meinung dazu, dass er sich so ein bisschen von Conan auch leiten lässt. Ja, ich denke mal, dann mache ich Ja, weiter mit Shiratori oder hast du noch was hinzuzufügen? naja, also mir kommt er eher schon intelligent vor. Er lässt sich zwar ein bisschen von Con leiten, Con gibt ihm ab und zu Hinweise, aber er kriegt die Fälle auch oft gut selbst hin. Also finde ich jetzt. Ja, das will ich auch nicht bestreiten. Also Inspektor, den Rang hat er auf jeden Fall verdient. Im Gegensatz zu Yamamura oder sonst irgendwelchen Inspektoren, die. Naja, Yamamura ist ja nur im 13. Film Inspektor geworden. Ja, trotzdem, das mit den ganzen komischen Fällen da, auch in den aktuellen japanischen Fällen, da sieht er auch nicht ganz so glücklich aus, wenn ich das mal so nennen darf. Mit dem Dämonenhund und sowas, da war ja auch. Naja, ich will jetzt hier nicht spoilern. Sonst kriege ich Ärger von Christian. Ja, ich denke mal, da mache ich jetzt weiter mit Shiratori oder. Ja. Ja, Shiratori tauchte etwas später auf als Sato und Takagi in Episode 156 oder Band 21 und ist Kommissar der Polizei aus Tokio. Genauso wie. Nee, ja, ich glaube, da. Der steht damit über Sato und Takagi. Und ist natürlich, er ist auch in Sato verliebt und hat damit halt so einen kleinen Wettstreit mit Takagi. Und ja, die wollen beide, kämpfen halt beide um die Frau. Aber da Takagi eine größere Chance hat bei Sato, ja, ich denke mal, da gehen wir nachher auch noch genau drauf ein, hat er die Verteidigungsaktion Miwako Sato gegründet mit einigen anderen Personen aus der Polizeizentrale, mit denen versteht er sich, glaube ich, ziemlich gut. Und die gehen halt alle so gemeinsam gegen Sato und Takagi, gegen die Beziehung vor. Er hat also ziemlich ja, großen Einfluss, würde ich mal sagen, auf die ganzen Geschehnisse in der Polizeizentrale und steht auch mit Megure auf einer Ebene. Ja, soweit dann eigentlich auch die Charakterisierung von Shiratori, er ist halt Kommissar und auch ziemlich aufgeweckt immer. Wie man es als Kommissar natürlich auch sein sollte. Und ja, genauso wie Sato absolvierte seine Aufgaben auch immer sehr fleißig. Und ja, soweit dann die Charakterisierung von Shiratori. Ich würde sagen, dann machen wir mal weiter mit den Beziehungen der Charaktere zueinander. Da haben wir als erstes ja, Sato und Takagi zueinander, die beiden. Das werde ich jetzt auch nochmal machen. Also Sato und Takagi stehen ziemlich gut eigentlich zueinander. Also die sind eigentlich auch wie füreinander geschaffen, wenn man das so sieht. Die sind ja schon in den ersten Episoden ineinander verliebt und kommen auch immer so rüber wie so ein Liebespaar. Nur sind sie halt noch nicht so zusammen und geben das halt nicht offen zu, wie das halt bei Detective Conan häufig so der Fall ist, dass niemand dem anderen die Liebe gesteht. Aber dann kommt es doch zu einigen Situationen, wo die halt sich hätten küssen können, aber das wird dann irgendwie, wie es der Zufall will, immer wieder unterbunden durch Conan oder was weiß ich wer, die Detective Boys. Ja, und letztendlich kommt es dann doch zu dem Kuss. Den hatten wir, glaube ich, in Band 64 oder so, also relativ spät, wenn man mal die ganzen Ereignisse so verfolgt. Da küssen sie sich im Krankenhaus und scheinen damit auch dann zusammen zu sein. Und Ende gut, alles gut, so in etwa. Fast Ende gut, alles gut. Ja, Shiratori ist da ja noch im Weg. Also die beiden, durch ihre Beziehung haben sie halt ziemlich, ja. Das gefällt Shiratori und den anderen Leuten im Polizeiquartier eben nicht ganz so sehr gut, weswegen sie auch immer wieder für Aufruhr sorgen und. Aber insgesamt finde ich, das Paar passt eigentlich recht gut zusammen und toll, dass sie sich gefunden haben und Ja, soweit dann auch die Verbindung von Sato und Takagi. Ich denke mal, da kann ich gleich mal direkt hinterher mit Sato und Shiratori machen. Also Sato und Shiratori, ja, finde ich, passen nicht ganz so gut zusammen. Die sind irgendwie ein bisschen verschiedener. Shiratori ist eher mehr so der, ja, harte Typ und ja, eiskalt und was weiß ich. Ich finde, der passt irgendwie nicht so zu Sato. Und ja, durch die Verbindung von Takagi und Sato zueinander, dass sie sich halt ziemlich nahe kommen, ist Shiratori eifersüchtig geworden und hat dann eben die Verteidigungsaktion Miwako-Sato gegründet, in der er mit ja, verschiedenen anderen Leuten aus dem Polizeirevier halt versucht, die beiden auszuspannen und voneinander wegzubringen, damit er sich oder die anderen sich dann da irgendwie reinbringen können und Satos Herz erobern können. Aber das klappt irgendwie auch nicht so richtig. Ich glaube, das war vor allem, fiel mir das auf, im Tropical Land waren die einmal, da hatten die auch die ganze Zeit da beobachtet und hat da am Ende, glaube ich, doch nichts gebracht. Irgendwie sind die sich da, konnten die nichts ausrichten und sind eigentlich eher nur so ein bisschen, ja, der lustige Hintergrund so in der ganzen Serie und auch hinter der Beziehung zwischen Sato und Takagi. Ja, letztendlich hat er dann aber seinen Posten als Chef der Verteidigungsaktion Miwako Sato abgegeben. Okay, das war. Nein, ich krieg Ärger. Das war im deutschen Manga noch nicht. Das passiert jetzt erst in Band 67, der ja morgen am Montag erscheint in Deutschland. Könnt ihr ihn alles schön nachlesen. Und da hat er, weil er auch dann selber eine neue Liebe gefunden hat, die wir auch schon alle kennen sollten, da wird Christian noch was zu sagen. Ja, auf jeden Fall platzt Shiratori eigentlich von Anfang an so ein bisschen mehr so dazwischen, zwischen Sato und Takagi und versucht sie da irgendwie so einzubringen. Es klappt aber nie wirklich und wird dann noch mehr oder weniger abgewürgt. Und am Ende findet er halt eine neue Liebe und dann ist das alles auch wieder vorbei. Ja, soweit dann mein Punkt. Ich würde sagen, dann machen wir mal weiter mit Sato und Matsuda. Das ist ja auch ziemlich spannend. Ja, also ich mache die Verbindung zwischen eben Sato und Jinpei Matsuda. Das war eben ihre sozusagen erste Liebe, oder ich weiß nicht, ob es die erste war, jedenfalls war es eine große Liebe von ihr auf dem Polizeirevier, nämlich er war früher bei der Bombenkommission oder so ähnlich. So ähnlich, keine Ahnung. Und wurde eben versetzt zu Satos Dezernat oder Kommission, wie auch immer. Und ja, Sator wird damit beauftragt, oder sie bekommt die Aufgabe von Megure, ihn so ein bisschen sozusagen in das Dezernat, in die Kommission einzuweisen. Und ihm alles sozusagen zu zeigen seine Partnerin zu werden erstmal. Und ja, so mit der Zeit, also am Anfang verstehen sie sich noch nicht so wirklich gut, aber so mit der Zeit wird es immer besser. Und irgendwann verstehen sie sich dann richtig gut. Und ja, sie lieben sich eben auch gegenseitig. Und dann wird eben Junpei Matsuda bei einer Explosion einer Bombe von einem Bombenleger, der jedes Jahr einmal oder so ähnlich zuschlägt, wird er eben dabei getötet beim Versuch, die Bombe zu entschärfen. Und das ist eben aus der Episode 327 und 328. Und eben der Fall Bombenstimmung, und der eben sehr wichtig ist. Und 3 Jahre später können Konnen und Takagi eben diesen Bombenleger ja, fassen, indem sie eine Nachricht von ihm empfangen und ihn auflauern und ihn dann festnehmen. Und ja, Junpei Matsuda sieht Takagi sehr, sehr ähnlich. Oder er sieht ihm jedenfalls ähnlich, laut ihr und oder laut Satoru und laut Satos und Takagis Kollegin Yumi. Und es ist eben so, dass also Takagi hatte sich verkleidet, um in Zivil aufzutreten auf so einer Parade. Und dabei hatte er sich so verkleidet, dass er fast wie Matsuda aussah. Und da sah er eben ihm verdammt ähnlich. Und offenbar ist das einer der Gründe, warum Sator in Takagi verliebt ist, weil er eben Matsuda so ähnlich sieht. Und ja. Ja, und einige Zeit später, das könnte ich vielleicht mal nachreichen, mit deinen 3 Jahren, da war Takagi ja auch eigentlich ziemlich nah daran vorbeigekommen, dass er auch von diesem Bombenleger ermordet wurde. Und da hatte Sato dann auch Angst um Takagi und hat dann fast diesen Täter angeschossen, was man eigentlich als Polizistin nicht machen darf, aber sie hat es getan oder wollte es. Und Takagi hat ihn dann nochmal, ja, in letzter Sekunde aufgehalten eigentlich. Und ja. Sie hatte dann eben Angst um Takagi, weil da halt so eine Beziehung ist auch zu Matsuda, weil sie die, wie Manuel gerade eben schon gesagt hat, so ähnlich sieht und hält. Ja, dann würde ich nochmal, damit Christian heute nochmal zu Wort kommt, kann er nochmal kurz die, oder soll er nochmal die Verbindung zwischen Shiratori und Sumiko Kobayashi, die ja dann, ja, Shiratoris neue Liebe ist, mal kurz analysieren am besten. Ja. Alles klar. Kobayashi, das ist ja ganz aktuell im deutschen Manga. Also es war der aktuelle Band, der Band 66, den habe ich in der Hand. Und da geht es eben um Shiratoris erste Liebe. Und genau, als erstes hat er ja gedacht, Sato ist seine erste Liebe, die er früher in der Kindheit getroffen hat, in der Bücherei. Und da haben sie eben aber Diebe gesehen, also da wollten ein paar Jugendliche Bücher und Bücher halt Mangas aus einer Bücherei klauen und ja, Shiratori und seine erste Liebe dann quasi haben das also verhindert und dann hat eben diese erste Liebe ihm einen Becher geschenkt und später hat und er hat immer gemeint, dass es Sato ist und später hat sich dann eben offenbart, dass es dann quasi Kobayashi ist, dass Kobayashi die erste Liebe von Shiratori ist. Komisch dabei ist, dass Shiratori extra wegen seiner ersten Liebe zur Polizei gegangen ist. Und ja, und Kobayashi ist jetzt keine Polizistin, wie sie es eigentlich werden wollte. Also der hat seine erste Liebe dann doch nicht bei der Polizei gefunden, ne? Und Shiratori hat sich dann quasi gleich, sag mal, macht sich gleich an sie ran. Wenn man dann im gleichen Band noch sieht, also einen Fall danach, geht es nämlich um diesen Monsterschuppenfall. Und da am Anfang hat sich nämlich, kam Shiratori an die Schule von Konnen und Kobayashi eben und hat sich da eben quasi, hat denen eben empfohlen, dass er die Schule gut abschließen, weil ein Dieb unterwegs ist. Eigentlich kümmert sich sein Dezernat ja gar nicht um Diebe, aber er hat sich quasi Sorgen gemacht und wollte sich halt bei ihr einschmeicheln. Also das scheint ein heißes Eisen zu sein und wird wahrscheinlich auch noch weitergehen. Aber spoilern wollen wir ja nicht und ich weiß auch Schade. gar nicht, was passiert jetzt da noch. Und ich denke mal, das wird Gojo weiterführen und damit ist quasi ein der Konkurrent von Shiratori, nee, von Takagi außen vor, weil wenn er Kobayashi hat, dann passt natürlich Sato und Takagi noch besser und dann kann am Ende sich alles entknoten und dann quasi ein Happy End auslösen. Sehe ich jetzt so mal in die Zukunft blicken. Ja, ich glaube, das hat auch mit Kobayashi extra eingeführt, damit es so ein Happy End gibt, irgendwie. Habe ich Ja, so das Gefühl. das wirkt Dann. irgendwie ein bisschen dazu gebastelt, das Ganze, ne? Das ist. Ja, irgendwie schon. So als wenn er noch so jetzt irgendwie, ja, dazu gebastelt, wie du gesagt hast. Wehe, das macht er jetzt die ganze Zeit so und bastelt sich da irgendwas zusammen. Auch mit Borwin und Okiya und sowas. Da will ich auch eine realistische Auflösung haben. Aoyama hier. Sonst gibt's Ärger. Ich weiß, wo du wohnst. Nein. Ja. Ja, ich denke mal, dann sind wir hier auch am Ende des Casts angekommen. Ja, regulären Cast. Wir gehen ja gleich noch ins Outro. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant, dass ausgerechnet dieses Thema im Forum für das Thema des heutigen Casts gewählt wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele für diese Liebesbeziehung hier interessieren und nicht so viele für Aoyama, zumal er ja gerade erst Geburtstag hatte. Ja, da habe ich mich ziemlich gewundert, dass dieses Thema hier heute dran ist. Und wir sind jetzt hier nicht alle so die Experten, aber ich denke mal, wir haben es ganz gut hinbekommen. Und dann, ja, würde ich jetzt hiermit auch ins Outro gehen. So, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro. Hallo. Ja, jetzt haben wir wieder keine Themen. Ich denke mal. Doch. Ja, welches denn? Inoffizielles User-Treffen hatten wir ja. Eieiei. Ja, dann erzähl mal, du warst ja der Einzige, der da war. Ja, ich treffe mich nicht mit mir selber. Ich war gar nicht der Einzige. Hallo, Ach zum nee, Beispiel. warst du ja gar nicht. Da war keiner aus dem heutigen Cast da. Oder Zum Manuel, warst du Beispiel, da? deine Freundin war Nein, ich vielleicht war nicht da. da. Ich hatte keine Lust drauf. Hallo? Michaela, Sarah, Nadel, Wolf waren dabei. Also kann ich schon mal erwähnen, was sie da gemacht haben, oder? Joa, hau rein. Also wir haben uns natürlich wieder die weite Anreise aus Bayern gemacht, um nach NRW zu gehen. Und haben dabei Nadel übernachtet und sind dann in den Moviepark gegangen. Hat zwar nichts mit Colin zu tun, rein gar nichts, aber dafür ist es umso besser gewesen, weil da die ganzen Fahrgeschäfte und sowas, das war doch ganz cool und ja, und ach, das Einzige, was es mit Colin zu tun gehabt hat, war, dass wir abends im Zelt immer einen Colin-Film angeschaut haben, jeden Tag. Aber Nur leider bin ich mal gleich eingepennt. im Moviepark kein Fall in der Achterbahn oder so. Kein. Nee, da haben wir uns übrigens gewundert, dass in der Geisterbahn, dass da Nichts mit einer Perlenkette. eine von uns hatte, glaube ich, eine Perlen. Irgendjemand hat eine Perlenkette angehabt oder eine Kette, weiß ich. Aber ist nichts schlimm ausgegangen. Also konnten wir keinen Fall lösen, leider. Schade. Oh, Zum Glück. der Mist. Und naja, war ja ganz cool. Jetzt treffen sich anscheinend, so wie ich das irgendwie so mitbekomme, Montag wieder welche. Aber ja, ich denke mal. Montag? Also Also wenn ich jetzt war. ein um 10 Jahre verjüngter Benutzer hier bei uns im Forum sich mit einem ähnlichen Benutzernamen anmeldet, den es schon gibt, dann wissen wir genau, was passiert ist im Moviepark. Da war bestimmt Gin und Wodka. Nee. Kann ich mir Nee, lustig also wir haben keine vorstellen. verdächtigen Personen gefunden, außer diese komischen Star Wars Leute. Ich bin kein Star Wars Fan, sorry. Sag Aber nichts da. gegen Star Wars, Leute. Ich auch nicht. Die waren so, halt so verkleidet vom Moviepark angestellt und sind dann halt mit ihren Waffen und keine Ahnung vom Moviepark rumgelaufen. Also hat schon Eindruck gemacht. Der Moviepark wirkt ja, dass man so, wirbt ja damit, dass man sich wie im Film fühlt und ja. Das ist wahrscheinlich teilweise gelungen, glaube ich. Ja, und das war dann schon unser inoffizielles User-Treffen. Wer weiß, wie viele es noch gibt. Dann Unendlich. können wir uns gleich mal ansprechen. Ja, warum sind denn. Ist jetzt eigentlich. Philipp, bist du eigentlich für ein User-Treffen auf der Konichi jetzt oder nicht? Und was weiß ich? Nö, weiß ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall nicht vorzukommen. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen, ich denke mal, die Buchmesse, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da hingehe. Also wer mich dann treffen will, der kann mir dann noch Bescheid geben. Ich bin da. Auf der Buchmesse haben wir auch so eine Art inoffizielles User-Treffen Das können wir ja zum Offiziellen machen, wenn der Administrator daran beteiligt ist, oder? Ja, könnten wir offiziell Naja. machen. Also wer Ein mich paar hier... Leute übernachten dann bei mir. Ich kann ja mal allen Zuhörern sagen, alle, die mich da treffen wollen, live und in Farbe und die auch meine Stimme mal so live hören wollen, So die viel haben da die Farbe hast du Möglichkeit nicht. zu. Die haben dann wahrscheinlich die Möglichkeit dazu, mich da zu treffen. Also kommt ruhig auf uns zu, meldet euch im Forum an oder kontaktiert mich sonst wie, ihr könnt mich da treffen. Und Christian vielleicht auch. Du wolltest kommen, oder? Ja, ich Ja. bin sicher da. Ich bin auf der Leipziger und Okay. auf der Frankfurter. Und auf der Die Konnichi Leipziger wahrscheinlich. ist doch nicht toll. Die Und auf der Frankfurter ist Gamescom. das Wenn einzig jemand Wahre. zufällig auf der Gamescom ist und, weil ich bin nämlich alle 4 Tage da und zufällig mal treffen möchte oder sowas, könnt ihr mich antwittern mit Infinity, heiße ich. Mich findet man auch im Forum. Jetzt habe ich nämlich auch Werbung gemacht, genauso wie Philipp, dass mich Leute anschreiben. Genau. So, haben wir noch ein Ja, Thema? vielleicht könnten wir noch mal über die WM sprechen. Jetzt ist ja Sonntag und Welche dann WM? kommt ja die Fußball-WM. Da kommt ja Mittwoch schon das Halbfinale, Deutschland gegen Spanien. Naja, wir nehmen hier freitags auf. Wir wissen noch nicht, ob Deutschland weiter ist. Doch, Deutschland ist weiter und Spanien auch. Philipp Okay, was schaut in habt ihr? seine Wunderkugel. Aber wahrscheinlich scheiden wir aus und dann war das voll der Fail von Philipp Nein, gerade. nein. Wir machen 2-0. Argentinien platt. Echt? Ihr kennt ja den Witz. Er wurde mir getwittert hier. Sind ein Italiener, ein Franzose und ein Engländer am Flughafen. Sagt der Engländer, lass mal auf den Argentinier warten. Haha, schlecht. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Nein? Ach Ich auch Mann. nicht, lach aber trotzdem, Manuel. Mann, die sind alle rausgeflogen und dann soll die Argentinier jetzt auch rausfliegen. Deswegen warten die da. Ach so, der war nix. Manuel versteht eben keine Witze. Okay, der ist Jim Witz? auch Ich nicht so dann auch schwer. nicht. Okay. Was Da war war das? Tivolu. Also, jetzt sind wir schon beim Thema, diese komischen Ja, Pfeifen das da. war. Hört mir schon beim Lass die Dinger in Philipp im Ruhe, die sind cool. Hintergrund. Das ist mein Fehler. Vuvuzelas sind cool. Japan ist rausgeflogen. Nein. Mir ganz egal. Oh. Solange Deutschland Weltmeister wird. Achso. Also haben wir das Thema auch. Naja, scheint Aber mir so, als ich hätte. habe bis jetzt bloß 20 Minuten Deutschland geschaut insgesamt bei der WM. Ich hatte nie Zeit ohne Scheiß. Ich war fast immer unterwegs. Während die Deutschlandspiele sind vor Schäm allem. dich! War ich irgendwo immer im Zug oder Schande über dich! irgendwo? Keine Ahnung. Und ja. Vielleicht komme Ausrede. ich ja Achso. mal dazu, bevor sie noch ausscheiden, wobei die fliegen ja sowieso morgen raus. Quatsch. Ich habe doch schon gesagt, hier Halbfinale Deutschland gegen Spanien. Mein Tipp 1-0 für Deutschland. Oder was tippe ich da? Da rächen wir das EM-Finale. Vielleicht tippe ich mal. Ja, 2-0 ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich sag mal 1-0 Deutschland. So wird's kommen. Ich sage 2:1 für Deutschland. 10 zu 0 für Halbfinalsieg. Argentinien. Keine Wir reden über Ahnung. das Spanien-Spiel. Ja, beim Spanien-Spiel. Oh, die Chance ist so klein, dass wir jetzt weiterkommen. 50-50. Klein? Ja, voll klein, ne? Wir werfen einfach ganz viele Dinge aufs Feld, dann Ja, sammelt der Messi die alle außer auf und dann haben wir das. ihr habt wieder einen Schiedsrichter genug gezahlt, dass er wieder die Tore übersieht von den Gegnern. Das war gut, das war gut. Weil wir vom Colin Wiggy sind natürlich da in diesen Manipulationen ganz weit vorne dabei und dann hier kräftig mitmanipulieren an den WM spielen. Also wenn ihr euch jetzt wundert, dass wirklich Deutschland weiter ist, dann wisst ihr, dass da Philipp seine Finger im Spiel hat. Was meint ihr, wo sonst die ganzen Werbeeinnahmen hinfließen? Nein, Scherz. Nee. Ja. Sonst noch irgendwas? Wulff ist ja jetzt Bundespräsident. Wulff bei uns aus dem Ja. Forum. Der hat schon Glückwünsche bekommen. Der erste Member aus dem Forum, der in der Politik weit aufgestiegen ist, also vielleicht wird ja noch jemand Kanzler von uns. Man weiß ja nie. Übrigens, Ranishan wurde jetzt gestern, also am Donnerstag offiziell zur Administratorin des Wikis und des Forums ernannt. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das hörst. Ich weiß es Also. zwar noch, es wird mir jetzt ganz neu, die News, aber herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch! Ich kenne sie auch nicht. Pfui, schämt euch. Doch, im Wiki kenne ich sie irgendwie, aber im Forum, ne. Das ist die Benutzerin, die in den letzten Wochen am meisten gemacht hat, fand ich. Echt Ja, dann mal, soll sie also. mal beim Conan Wie, Cast, hat die finde im ich, auch Forum machen. denselben Namen? Ja. Also, ich versuche, vielleicht versuche ich die auch mal in den Conancast hier Ja. reinzubekommen. Das dann aber, soweit ich weiß, hat sie aber kein Mikro. Von daher, ja. Wir planen auch schon einen. Das ist für euch wahrscheinlich auch neu. Ich habe mal Python und Robbie angeschrieben, ob sie nicht in einem Podcast mal mit dabei sein wollen. Und die haben beide zugesagt. Die werden dann irgendwann mal nach unserer Sommerpause auch mal dabei sein. Und lohnt sich also auch nach der Sommerpause noch bei uns reinzuschalten hier in den Conancast. Ja. Sonst noch irgendwas? Ich kündige mal einfach mal das Thema für die nächste Woche an. Da haben wir den Fall mit Organisationen aus dem aktuellen Manga, Anime in Japan und dann natürlich Band 67 hier, der hier in Deutschland erschienen sein sollte. Da hatten wir ja ganz früher mal einen Special Cast zu gemacht, Moni und ich. Wo ist Moni eigentlich? Egal. Da hatten wir mal einen Special Gestorben. Cast, einen Sondercast zugemacht und der war mies. Special Ist Cast immer zugemacht, weg. jetzt werden wir es nochmal regulär aufgreifen und ja. Könnt ihr Und nächste ich Woche habe nochmal natürlich reinhören. wieder vorbestellt, ich kriege bestimmt wieder als erstes von euch allen. Boah, weil ich das bei diesem Fluss bestellt habe, oder? Hast du auch noch Und. Bananen dazu bestellt? Nee, Bananen habe ich nicht. Genau, das ist vielleicht eine News für die Zuhörer. Wenn ihr nicht aus dem Haus wollt und euch im Zimmer verkriechen wollt, aber trotzdem nicht verhungern wollt, könnt ihr jetzt Wenn bei ihr diesem. Conancast hören wollt. Genau. Könnt ihr jetzt bei diesem Fluss Lebensmittel bestellen? Bananen und sowas gibt es da bei diesem Fluss, der mit A anfängt und sowas. In Nordamerika. Genau. Kann man sich jetzt Nordamerika vor allem. Lebensmittel bestellen, was ich komisch finde. Also ich persönlich würde es hier lieber anschauen, die Lebensmittel so in 3D und nicht irgendwie auf einem Foto und dann über A Punkt Punkt Punkt Punkt bestellen. Und also. Stimmt ja überhaupt, er ist gar nicht in Nordamerika. Also ich finde das Ja, nicht. Das ist in nee. Südamerika. Welcher ist denn in Nordamerika? Da ist auch so ein großer Fluss. Wie heißt denn der? Mississippi. Ach ja, genau. Oh, Entschuldigung, Mississippi. Ich hab dich verwechselt. Erdkunde Ah. neun hier. Das ist mein Profilfach dieses Jahr. Hilfe! Der Amazonas ist in Südamerika. Oh Mach nein, keine jetzt habe ich's Werbung. gesagt. Ach, Fluss ist ja keine Werbung, oder? Amazonas. Ja. Also ich glaube, wir sind fertig mit dem Thema. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle mal und dann hören wir uns nächste Woche noch ein letztes Mal vor unserer Sommerpause, in der wir dann mal ein bisschen entspannen und neue Ideen sammeln. Und haben wir übrigens schon eine, die will ich jetzt aber nicht sagen. Die Spannung muss noch aufrechterhalten bleiben. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, genießt das Wetter. Ciao und schöne Ferien, falls ihr wie ich ab heute Ferien habt.